Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein Kind, ich habe die Dinge, die zum Leben nötig sind. Mein Mann ist liebevoll, was kann mir noch geschehen? So wird es wohl mein ganzes Leben weitergehen. Schon Schluss. Bleibt nichts zu tun, wird alles nun ein ruhiger Fluss. Ein stilles Leben im stillen Haus. War das schon alles? Es sieht so das Leben.